Kölns Live-Talk-Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Und heute Nacht haben wir ja eine Themennacht. Und das Thema heute Nacht heißt, darum dreht sich mein Leben. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was für euch das absolut Wichtigste ist. Ja, das kann ja zum Beispiel sein, dass sich euer Leben ausschließlich um Geld dreht. Das Geld das Wichtigste ist. Das Leben dreht sich um die Gier nach Geld und vielleicht auch nach Erfolg, Karriere oder Ruhm. Oder vielleicht dreht sich euer Leben um eine Sucht. Vielleicht ist ein Mensch das Wichtigste in eurem Leben. Vielleicht auch ein Tier oder ein Gegenstand. Was auch immer. Wenn ihr gerne darüber mit mir sprechen wollt und mir das erzählen möchtet, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Darum dreht sich mein Leben. Meine erste Anruferin ist Bettina und Bettina ist 28. Hallo Bettina. Ja. Hallo Domian. Ja, Bettina, schön, dass du da bist. Zum Thema, ja. Darum dreht sich mein Leben. Ja, mein Leben dreht sich um alles, um mein Plüschtier. Um dein Plüschtier? Um mein Plüschtier, ja. Was ist das für ein Plüschtier? Eine graue Plüschmaus, die irgendwie innig mit mir mittlerweile verwurzelt ist, seit knapp 2 Jahren. Eine Maus ist das. Ich muss ja mal hier was runterbiegen, weil mir das Licht ver... Wie groß ist die? So klein? So 20 Zentimeter Handtaschengröße. Und diese Plüschmaus, diese kleine pupsige Plüschmaus, ist das Wichtigste in deinem Leben? Das Wichtigste vielleicht nicht, aber sie hilft mir eine ganze Menge und ist wirklich stets und ständig bei mir. Warum ist diese Plüschmaus so wichtig für dich? Ich hatte damals eine Beziehung gehabt, bevor ich diese Plüschmaus hatte, die relativ kommunikativ ablief und irgendwie dann nach der Trennung bin ich bei meiner Freundin ausgezogen und dann war dieses Ding. Leere in meiner Wohnung, nichts gewesen. Da greift man dann irgendwann halt wie viele Kinder zum Plüschtier und heult sich bei dem aus. Ja, aber du bist ja kein Kind mehr. Ja, aber das war dann dieses Ding. Irgendwann halt wurde dann halt aus einer Trauerbewältigung plötzlich eine beste Freundin mit dem Plüschtier. Ach so. Die Maus aus zu einer besten Freundin für mich. Du bist du bist lesbisch? Ich bin bisexuell. Bisexuell. Du bist von einer Frau verlassen worden. Genau. Habe ich das gerade so verstanden? Okay. Genau, ist richtig. Ja, und okay, wenn man verlassen wird, ist der Liebesschmerz und die Trauer sehr groß und man ist verzweifelt und du hast Trost bei diesem kleinen Plüschtier gefunden, mit diesem Plüschtier. Genau. Und wie lange? Aber halt damals dieses Problem halt in der Beziehung, ich bin halt umgezogen für die Liebe von einem Ort zu dem anderen, da waren 425 Kilometer dazwischen. Mhm. Da war damals dieses Problem, man hat in der Beziehung für die Beziehung gelebt, keinen richtigen Freundeskreis zu dem Zeitpunkt aufgebaut, war zu dem Zeitpunkt also nach der Trennung phasenweise so Vierteljahr relativ einsam gewesen in der großen Stadt oder in der Stadt, große Stadt vielleicht nicht. Mhm. Bin von Berlin nach Bremen gezogen. Ja. Und da ist große Stadt halt relativ. Natürlich. Okay. Wie lange wart ihr zusammen? 1,5 Jahre circa. 1,5 Jahre. So, und jetzt kommt diese Plüschmaus. Die war schon da. Die gab es schon. Die gab es da noch nicht. Die gab es kurz vor der Trennung, die habe ich von meiner Mutter geschenkt bekommen. Ah. Da hatte sie aber noch nicht diese emotionale Bedeutung gehabt. Die kam dann erst nach der Trennung. Ist mir schon klar, habe ich jetzt so verstanden. Wie lange ist die Plüschmaus jetzt schon so wichtig für dich? Seit Oktober 2010. Ah, das ist ja schon eine ganz lange Zeit. 2010. Ja. Und wie alle wichtigen Dinge oder Gegenstände, Menschen, Tiere, hat sich ja die Maus auch einen Namen. Die Maus heißt einfach Mausi. Die heißt einfach Mausi, natürlich. Wie soll auch eine Maus sonst so heißen? Ja. Redest du mit Mausi immer? Ich rede mit der Maus nahezu täglich, eigentlich wirklich täglich. Da würde ich mal gerne Mäuschen spielen, um mal zuhören, was erzählst du denn der Maus so? Diese normal abendliche Gesprächsrunde, dadurch, weil ich halt nach meinem beruflichen Alltag, dann wird gefragt, wie der Tag so war. Also, du kommst nach Hause von der Arbeit, was arbeitest du? Ich arbeite im Einzelhandel. Im Einzelhandel, okay. Dann kommst du nach Hause, wahrscheinlich sehr spät, ihr Abend müsst immer lange arbeiten. Ich habe die Maus ja auf der Arbeit dabei. Die ist nicht direkt am Arbeitsplatz, aber ich nehme sie auch mit. Trotz alledem, wir sehen uns ja halt 6 Stunden nicht. Ja. Da wird ja trotzdem dann drüber gesprochen, wie der Tag so war. Natürlich, natürlich. Ihrer und meiner. Genau, sie, die arme Maus, Mäuschen sitzt wahrscheinlich in der Tasche den ganzen Tag. Die ist dann in der Tasche. Genau. Auch nicht so schön, aber da gibt's nicht so viel zu erzählen. Du hast dann mehr zu erzählen. Genau, aber wir finden schon was. So, so du kommst dann nach Hause und dann wird Mausi auf den Tisch, auf den Esstisch, Küchentisch gesetzt? Die kommt dann je nachdem, wo ich mich dann verziehe. Das kann sein nach der Arbeit, dass ich mich kurz ins Bett lege, dann kommt die Maus mit ins Bett. Ja. Wenn ich am PC sitze, sitzt sie neben dem PC-Monitor. Geht Mausi auch mit aufs Klo? Nee, so schlimm nicht. Das war in der Anfangszeit so gewesen. Das auch, ja, ja. Ja. Aber Mausi schläft auch im Bett mit dir. Mausi schläft auch im Bett mit mir. Aber Mausi hat überhaupt, ich muss sie jetzt fragen, hat überhaupt keine sexuelle Komponente für dich? Das ist keine sexuelle Komponente. Sehr gut, sehr gut. Wir sagen uns zwar immer wieder, wir sind verlobt und wollen irgendwann heiraten. So aber weiß in man, der infantile Mache. Ist Mausi denn ein Mann oder eine Frau? Für mich ist Mausi eine Frau. Eine Frau, ja. Welche Farbe hat Mausi? Grau? Grau. So wie alle Mäuse sind. Genau. Also es ist so eine nette, ich sag mal nette, etwas übertriebene Beziehung zu einem Kuscheltier. Nichts weiter. Genau, die kompensiert halt so ein bisschen dieses Alleinsein-Partner-Eigenschaften. Ja. Und meine Therapeutin, ich habe ja mit einer Therapeutin mal drüber gesprochen. Ja. Und sie sagte halt auch so, dass es halt so ähnlich wie, ich weiß nicht, ob du diesen Film Der Biber mit Mel Gibson kennst. Nee, den kenne ich nicht. Da geht es halt auch, da kompensiert Mel Gibson auch schlechte Eigenschaften mit guten Eigenschaften, auch irgendwie so ein Plüschbiber. Ja. Und das hatte sie mir dann halt auch gesagt. Da sind dann halt positive und negative Eigenschaften von mir und anderen Menschen da drinne. Und wenn du so richtig wütend bist, wenn der Tag schlecht gelaufen ist, wenn die Kunden unfreundlich zu dir waren oder der Chef, wird Mausi auch schon mal in die Ecke geschmissen? Nein. Nein. Also das gab's noch nicht. Nein. Man ist immer freundlich zu Mausi. Sie ist dann immer so mein Ruhepol. Außerdem, ich bin selten eigentlich wirklich doll gereizt. Ja. Ist irgendwie so eine Eigenschaft von mir. Wenn? Eher weine ich denn und dann ist die Maus halt durchdrängt mit Tränen. Natürlich, Mausi tröstet dann. Genau. Wenn, ich wünsche es dir sehr, Bettina, wenn demnächst wieder ein Mann oder eine Frau auftaucht, in die du dich tief verlieben könntest, dann würde Mausi wieder ein bisschen zurückstecken müssen. Dann würde Mausi ein bisschen zurückstecken, aber jemand müsste wissen, dass es die Maus wirklich gibt. Dass und die halt wichtig für mich trotz alledem ist. Natürlich. Und jede potenzielle Geliebte muss Mausi akzeptieren. Genau, das habe ich schon so als Voraussetzungen gestellt, wenn jetzt eine neue Partnerschaft entstehen sollte. Ich verstehe. Ja, das ist doch auch ein schöner Aspekt unseres Themas. Darum dreht sich mein Leben. Danke für deinen Anruf, Bettina, und für das nette Gespräch. Klar, kein Thema. Bis dann. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Unser Thema heißt, darum dreht sich mein Leben. Und ich möchte gerne von euch wissen, um was sich euer Leben dreht. Das kann etwas so Lustiges sein, wie Bettina gerade erzählt hat. Es kann aber auch was Ernstes sein. Es kann eine Krankheit sein. Es kann eine große Trauer sein. Es kann eine Sucht sein. Es kann aber auch die Gier sein nach Anerkennung, nach Karriere, nach Geld. Es kann ein Mensch auch sein im positiven Sinne wie im negativen Sinne. Es kann sein, dass ein Mensch der wichtigste Mensch im Leben ist, den man sehr liebt. Aber es kann auch sein, dass ein Mensch der wichtigste Mensch im Leben geworden ist, weil er sich sehr schlimm verhalten hat und man eigentlich nicht von ihm loskommt oder das, was er getan hat. 0800 220 5050, unsere Nummer, E-Mail domian@wdr.de. Hier ist Sarah. Sarah ist 21. Guten Morgen. Hallo. Hallo? Ja, hallo Sarah. Ja. Ich höre dich gut. Sehr gut. So, um was dreht sich dein Leben? Mein Leben dreht sich um den Computer. Ah. Ja. Ja, das ist natürlich ein gutes Beispiel. Hätte ich auch gerade noch nennen müssen. Das ist natürlich, das stimmt. Das ist ja bei ganz vielen Menschen so. Ja. Wie sieht das bei dir aus? Also, ich habe Hobbys, die sich am Computer abspielen. Allerdings mache ich auch eine Ausbildung zur Game Designerin. Ah. Dadurch arbeite ich auch viel am Computer. Das heißt, Hobby und Beruf ist eins. So ziemlich, und ja. Sarah trifft man so, sagen wir mal, 20 Stunden am Tag vor dem PC an. Also nicht ganz so viel, aber ja, könnte man so sagen. Warum? Was zieht dich so am PC an? Es ist gar nicht mehr so der PC, sondern einfach, was man damit alles machen kann. Mhm. Also, ich spiele halt sehr gerne schon Mit 16 habe ich angefangen, einen Computer zu spielen. Was spielst du am liebsten? Echtzeitstrategie habe ich viel gespielt, wie StarCraft 2 zum Beispiel. Sagt es Insidern was? Mir sagt es nichts, aber vielen Leuten sicherlich eine ganze Menge. Okay. Ja, und Online-Rollenspiele. Rollenspiele. Mhm. Das heißt, du schlüpfst dann in verschiedene Charaktere und spielst die dann durch in den Spielen. Genau. Und dann lernst du Game Design. Ja. Das ist ein Beruf, ein Ausbildungsberuf. Ja, das kann man in einer schulischen Ausbildung lernen. Ach. Und was macht man, wenn man Game Designerin geworden ist? Was macht man dann? Dann entwickelt man Spiele. Das ist hauptsächlich alles dann ausschließlich konzentriert auf Spielentwicklung. Genau. Also ich habe mich jetzt auf 3D-Art spezialisiert. Das heißt, dass ich die 3D-Modelle erstelle, die dann in den Spielen benutzt werden. Mhm. Was ist die Zukunft der Spiele? Was glaubst du, wenn wir jetzt mal so 20, 30 Jahre, das ist jetzt eine sehr gewagte Prognose, das ist ja irre lang, aber sagen wir mal 20 Jahre, wie werden dann Spiele aussehen? Wie spielen die Leute dann? Also es geht dahin, dass man eigentlich gar nichts mehr braucht. Also von großartigen Technologien wie den Computer jetzt, wo man jetzt noch einen Monitor hat und dieses große Gestell oder so. Mhm. Es gibt schon... ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, wie das heißt. Auf jeden Fall, zum Beispiel bei den Nintendo 3DS, kennst du den? Mhm, das kenne ich, ja. Da gibt es doch so Karten, die kann man auf den Tisch legen. Und wenn man dann da durchguckt, dann sieht man den Tisch, so wie er da ist. Aber aus der Karte kommt dann ein Drache oder sowas raus, der Feuer spuckt oder so. Und das sieht man halt durch den Monitor und... ja, so kann ich mir das dann später vorstellen, wenn man dann Brillen drauf hat oder vielleicht sogar Kontaktlinsen, dass man das gar nicht mehr alles so auseinanderhalten kann, was echt und nicht echt ist. Das kann doch sein, dass man irgendwann den Computer als Gerät gar nicht mehr braucht. Ja, genau. Dass das einfach dann irgendwie als, ich weiß nicht, wie man das machen wird, aber einfach so in den Raum hinein strahlt. Ja, genau. Als 3D-Animation. Mhm. Und man dann quasi einsteigen kann, auch real einsteigen kann in das Spiel. Das ist Science Fiction, aber ich glaube auch, dass es das geben wird. Ja, das ist auch noch nicht so weit weg, glaube ich. Genau. Und die Entwicklung ist so rasant, das geht ja. Ja. Wie viel Zeit bleibt dir noch für andere Dinge im Leben? Also ich versuche mir die Zeit zu nehmen. Aber ja. Hast du einen Freund? Fangen wir das Wichtigste. Ah, ja. Du hast einen Freund. Ja. Ist der auch so verrückt, so Computer verrückt? Ja, also er macht auch die gleiche Ausbildung. Ach so, na gut, dann habt ihr ja genug Gesprächsstoff und könnt auch gemeinsam am PC sitzen. Wir spielen auch zusammen, ja. Okay, dann ist das natürlich sehr einfach. Wenn jetzt dein Freund aber lieber Ponyreiten gehen würde oder weiß ich was, also gar nicht mit Computer was am Hut hätte oder nicht so wie du, ginge das dann? Ja, das ginge natürlich auch. Ja. Und wir machen auch viele andere Sachen zusammen. Also wir gehen oft spazieren oder unternehmen was. Also, dass wir auch mal weg von dem Computer kommen, weil wir da genug vorsitzen. Ach so, da habt ihr schon Auge drauf, dass es nicht zu sehr wird und dass das nicht zu sehr absorbiert, das Ganze. Ja, oder wir spielen so mal eine Partie Schach oder sowas, halt mal alles ohne Monitor. Ganz, ganz klassisch. Ja. Wohnt ihr auch in der Nähe? Wir wohnen in der Nähe, ja. Ja, das heißt, ihr müsst also nicht noch irgendwie skypen oder dass ihr also per PC auch noch kommuniziert. Das muss nicht so sein. Nee, das muss nicht sein, aber machen wir trotzdem. Machst du trotzdem? Ja. Alles? Also SEQ oder... Ja, nee, ich meine, ich gehe jetzt so ein bisschen weiter. Geht's auch in Richtung Sex per Computer? Ach so, nee, das nicht. Nee, das beruhigt mich. Das wäre jetzt ein bisschen albern wahrscheinlich auch, ne? Also in eurem Fall zumindest. Nee, das ist nicht nötig. Das ist gut. Also, das ist dein Beruf, es ist ein großes Hobby, du hast einen Freund, der macht das auch gerne und ihr habt immer noch ein Auge drauf, dass er nicht zu sehr und zu lange vor dem PC sitzt und auch mal rausgeht oder Schach spielt oder weiß ich was macht. Ja, genau. Das ist alles gut, finde ich wunderbar. Alles im grünen Bereich. Ja, ich also, bin auch sehr zufrieden. Darum dreht sich mein Leben, um den PC und um die Spiele, sagte Sarah. Ja. Danke für deinen Anruf, Sarah. Vielen Dank. Tschüss, ciao. Gut. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Karin. Karin ist 66. 66. Guten Morgen, Karin. Hallo, guten Morgen, Domian. Ja, Karin. Um was schön, dreht dass sich? Ich dich sprechen kann. Schön, dass du da bist. Ja, es handelt sich um den Lebensinhalt für mich schlechthin. Und das ist mein 35-jähriger Sohn, der schwerst mehrfach behindert geboren wurde. Und den ich bis vor ein paar Monaten überwiegend selber gepflegt habe. und aufgrund einer plötzlichen schweren Erkrankung das nicht mehr tun kann. Seinerseits eine Erkrankung oder meinerseits? Meinerseits. Und der jetzt im Moment vorübergehend in einer vollstationären Einrichtung ist und ich auf der Suche bin, für ihn ein neues Zuhause zu finden, sprich betreutes Wohnen oder aber. Vielleicht erklärst du mal vorab, was für eine Behinderung er hat oder wie schwer behindert er ist. Mein Sohn ist mit einer Tetraspastik geboren, hat einen Hydrocephalus. Das erklär uns mal einfach. Das ist landläufig gesprochen ein Wasserkopf. Ach so. Wo sich eben Nervenwasser in den Hirnkammern ansammelt und die Hirndruck erzeugen, zu neuen Schäden führen, zu epileptischen Anfällen und so weiter. Und das heißt, er hat eine Spastik, er ist quasi spastisch gelähmt, das kann man genau. so sagen. Ja. Ja. Ist er geistig auch behindert? Er ist auch geistig schwer behindert, ja, er kann nicht sprechen. Mhm. Er kriegt aber sehr, sehr viel von seiner Umwelt mit. Ich kann mit ihm kommunizieren. Achso, das kannst du. Also ja, da ist so eine enge Verbindung. Ja, ja. Gucken, also sehen, schauen kann er. Ja, ganz genau. Er kann nur nicht sprechen. Er kann nur nicht sprechen. Und wer sich auf ihn einlässt, sich die Geduld hat und sich die Zeit nimmt, der kann das mit ihm auch. Mhm. Aber ich sag mal. Sitzt er im Rollstuhl? Der sitzt im Rollstuhl, ja. Das heißt, er kann weder sitzen alleine noch stehen oder schon gar nicht laufen. Das heißt, wenn du das all die Jahre gemacht hast, das war eine Vollzeitbetreuung. Das war du eine. Du musstest alles machen. Du musstest ihn füttern, du musstest ihn waschen und alles, trockenlegen und Windeln wechseln. Was dazu gehört, ja. Also Windeln wechseln auch. Er ist auch inkontinent und wie gesagt, er braucht eigentlich in allen Lebensbereichen Hilfe und Unterstützung. Ich habe, Karin, ich muss dich mal eben gerade bitten, innezuhalten. Ich habe immer so einen großen Respekt vor Menschen, die so etwas machen. Ich auch. Bist du alleinerziehend gewesen all die Jahre? Ja, also sein Vater hat die Flucht ergriffen, als er 8 Jahre alt war. Und seitdem leben wir beide alleine. Und dein ganzes Leben ist bezogen und konzentriert auf den schwerbehinderten, kranken Jungen? Ja, also mit 31 Jahren habe ich eigentlich mein Leben völlig auf ihn abgestimmt und eingestellt. Was für eine Erkrankung war das, die dich jetzt dazu bewogen hat, ihn abzugeben? Ich hatte vor 2 Jahren schon mal eine schwere Herzerkrankung. Da musste ich daraufhin einen Pflegedienst einstellen, der mich unterstützt hat. Und jetzt im Januar hatte ich ein akutes Nierenversagen, von dem ich mich ganz, ganz schwer erhole. Ich kann also kaum noch laufen, nur ein paar Schritte am Rollator, weil die gesamte Muskulatur, das ist also eben der Endeffekt dieser Vergiftung. Und es wird mit Sicherheit auch nicht mehr so werden, dass ich das jemals wieder könnte. Ja, nun ist das einerseits eine wahnsinnig schwere Aufgabe und du hast ja auch quasi dein Leben dafür geopfert, so kann man es ja sagen. Geopfert würde ich nicht sagen. Ich hätte mich ja anders entscheiden können. Okay, aber es ist natürlich auch ein gravierender Lebensinhalt. Ja, was ist ja. mit dir passiert, als plötzlich dieser Lebensinhalt dann weg war? Das ist jetzt das allergrößte Problem, vor dem ich stehe. Ja. Also ich bin in ein so tiefes Loch gestürzt, was ich nie für möglich gehalten hätte. Klar, du hast jahrzehntelang einen absoluten Lebensinhalt gehabt, nämlich die Verantwortung zu tragen für dein Kind. Und jetzt ist diese Verantwortung ist jetzt weiter weg von dir gerückt, sagen wir es mal so. Einerseits, das heißt, du musst deine ganzen Tage neu gestalten, deine Zeit neu ordnen. Ja, und das Schlimme ist eben, dass ich gesundheitlich selbst so am Boden bin. Und das kommt dass dazu. Ich gar nicht mehr viele Möglichkeiten habe, selbst wenn ich es wollte. Ja, verstehe. Und ich muss mir immer wieder Kritik anhören. Warum hast du ihn so lange bei dir behalten? Warum hast du das gemacht? Wer sagt ich das? Ich hätte es nicht, viele Menschen, die ich kenne, so aus Familie, Bekanntenkreis, ehemalige Lehrer. Ich verstehe es nicht. Es gibt allerdings auch einige, die mich unterstützen. Und ich habe zum Beispiel meine beste Freundin, die hat ebenfalls eine gleichaltrige, schwerst behinderte Tochter. Für die und ihren Mann und für die Familie ist das eine Selbstverständlichkeit, dass diese Tochter im Hause ist. Und jetzt suchst du für den Jungen ein betreutes Wohnen. Ja, vielleicht. Oder aber ein Wohnheim, in dem er leben könnte. Ja. Und diese Verantwortung abzugeben, die ist so ungeheuer schwer. Weißt du, bislang, selbst als der Pflegedienst kam, ich bin vielleicht auch sehr, sehr kritisch, da habe ich ja immer noch ein Auge drauf gehabt. Natürlich, ja, ja. Läuft das wirklich so? Ich maße mir einfach mal an, nach so vielen Jahren oder Jahrzehnten, kann ich beurteilen, was ist gute Pflege. Ich bin immer ganz stolz darauf. Mein Sohn hat nie eine Druckstelle gehabt, nicht im Ansatz. Das sind meine Ängste. Sitzt seine Kleidung richtig oder sitzt er auf einer Falte? Oder ist er wirklich so sauber gepflegt, wie er es gewöhnt ist? Oder er ist jetzt im Moment in einer Vollzeiteinrichtung, einer vollstationären Einrichtung, in der er aber nicht bleiben kann. Ja. Hast du den Eindruck, dass er dort gut behandelt wird? Doch, ja. Das schon. Doch, wie lange insgesamt ist seit er jetzt? Januar ist er da. Seit Ende Januar, ja. Ja. Wie hat er das denn aufgenommen, die Trennung von dir? Er ist es ja eigentlich gewohnt, weil ich ihn immer wieder mal für ein paar Wochen habe gehen lassen, sei es in integrative Ferien, Urlaube. Ach so, das schon. Ihr habt ja schon mal Urlaub voneinander gemacht. Ja, eigentlich sehr regelmäßig, um ihn auch daran zu gewöhnen, dass es noch was anderes gibt außer Mama. Aber dann warst du doch auch schon ein bisschen daran gewöhnt, wie es ist, wenn er nicht da ist. Ja, aber das war ja immer so eine Selbstverständlichkeit. Oft habe ich ihn abgeben müssen, wenn ich mal erkrankt bin, ins Krankenhaus gekommen bin, dann musste das ja auch irgendwie weitergehen. Aber du wusstest, er kommt zurück. Das ist der Unterschied. Genau. Wir wussten beide, es geht irgendwann wieder weiter. Also das heißt, er hat das ganz gut verkraftet, dass er jetzt nicht mehr bei dir ist. Glaubst du das? Ich glaube es nicht. Er hat zum Beispiel vor 4 Wochen mich besucht, weil ich noch nicht körperlich in der Lage bin, diesen Weg zu gehen. Und dann habe ich ihm eröffnet, dass er nicht mehr nach Hause zurückkam. Versteht er das? Ja. Ja. Und ich hatte auch Unterstützung der Heimleitung, der pädagogischen aus dem Haus, wo er jetzt ist, die mich dabei begleitet haben, weil das Gespräch war 8 Tage vorher krank und 14 Tage hinterher. Weil ich aber gedacht habe, es ist meine Aufgabe, ihm das zu sagen. Wie hat er denn darauf reagiert? Anders als ich erwarte. Ich habe gedacht, dass er aggressiv wird und um sich schlägt. Und böse wird, das war er wohl nicht. Er muss wohl endlos traurig gewesen sein. Und am nächsten Tag hat ihn eine Nachbarin besucht in dem Haus. Und die erzählte mir dann, dass er als erstes die ganz fürchterlich abgedrückt und geherzt und geküsst hat. Und sie mit rausgenommen hat und gezupft an ihre Bekleidung und gesagt, da zum Parkplatz wollte er, sie sollte ihn zur Mama bringen. Ich meine, er kann nichts sagen. Er kann nichts sagen, aber er kann das ausdrücken mit Gesten. Ach so. Zeigen. Ja, er kann das deutlich machen, was er möchte. Hat auch so, ja, klar wird ihm das, wenn er das, er wird es ja dann irgendwie verstehen, geht dem Mann oder dem Mann, so jung ist er auch gar nicht mehr, dann das natürlich auch zu Herzen. Eben. Wichtig ist natürlich, dass du nicht so ganz weit weg bist, dass das deshalb kann ich für mich noch gar keine Bleibe suchen, denn ich werde auch hier nicht bleiben können. Mein Sohn hat eine sehr große behindertengerechte Wohnung, eine Eigentumswohnung, die ihm gehört, die ich für ihn veräußern muss. Das heißt, du suchst dann für dich eine Wohnung in der Nähe dieses betreuten Wohnens, wo er auch ankommt. Ja. Und dann musst du natürlich sehen, Karin, dass du dir ein bisschen auch ein eigenes Leben schaffst. Was natürlich schwierig ist im Rahmen deiner jetzigen auch Erkrankung und du bist nicht mehr so flexibel, das ist mir klar. Ich kann nicht mal sagen, auch gerade jetzt kann ich alles das tun, was ich vielleicht versäumt hätte oder so. Aber ein bisschen kann man, glaube ich, immer noch tun. Ja. Ein bisschen. Ich hoffe, dass ich den Weg finde. Ja. Dass ich für ihn den richtigen Platz finde und für mich einen Weg, denn sonst... Genau, denn du musst ja auch, sagen wir mal, stabil sein und auch gut drauf sein, wenn du ihn besuchst, dass er nicht nur die traurige Mama da sieht, sondern auch eine entspannte Mama. Das ist das Letzte, was ich möchte. Ganz genau, genau. Mensch, liebe Karin, also nochmal Respekt vor deiner Lebensleistung, wenn du es auch nicht gerne hörst, aber ich habe da großen Respekt vor, wirklich ganz toll. Und wenn du das jetzt noch gut einfädelst, ich habe gar keine Bedenken, dass du das perfekt machen wirst und dich ein bisschen auch noch auf dich konzentrierst, ich glaube, dann ist alles in richtigen Bahnen und alles gut. Ja, irgendwann musst du die Trennung kommen. Die musst du kommen, auf jeden Fall. Die sollte nur nicht jetzt auf diese Weise, das habe ich immer gehofft. Ja, aber immerhin, du hast es jetzt noch in der Hand, das noch alles ein bisschen zu lenken. Stell dir mal vor, du wärst plötzlich gestorben oder so, dann wäre es ja noch schlimmer. Also mein Verstand sagt mir, das ist der richtige Weg, meine Gefühle schlagen Wurzelbäume. Ist völlig verständlich. Ganz, ganz furchtbar. Liebe Karin. Lieber Domian, du machst so eine tolle Sendung. Wann immer ich in der Lage dazu bin, höre, so sehe ich dich. Und dafür möchte ich mich bedanken. Da waren schon so viele tolle Sachen dabei. Dürfte ich vielleicht noch um ein Autogramm bitten? Ja, sehr gerne. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Herzlichen Dank. Liebe Karin, alles Gute. Alles Gute für Kraft wünsche ich dir. Ja, tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht. Darum dreht sich mein Leben. Um was dreht sich euer Leben? Was ist das Wichtigste in eurem Leben? Ist es die Karriere? Ist es ein Mensch, ein Tier, ein Gegenstand? Ist es vielleicht euer Glauben? Es gibt so viele Dinge, so unterschiedliche Aspekte oder Dinge, die für Menschen wichtig sind. Ich bin interessiert, was ihr mir noch jetzt erzählen werdet. 0800 220 50 50 und herzlich willkommen, sage ich, zu Christiane. Christiane, hallo, 43. Ja, hallo. Christiane, um was dreht sich dein Leben? Was ist dir das Wichtigste? Ja, im Moment um einen Mann. Um einen Mann? Ja. Erzähl mal ein bisschen von dem Mann. Ja, der Mann war sehr nett zu mir und sehr lieb und ist sehr charmant und hat mir als erster Mann so das Gefühl gegeben, dass ich so, ja, wie soll ich mal sagen, als Frau begehrenswert bin. Wann hast du den kennengelernt? Ja, am 30. August 2010. Ja. Ja, und dieser Mann, leider ging das nicht lange gut und der hat mich sehr schnell enttäuscht. Der hat zum ersten Mal in deinem Leben dir gezeigt, dass du begehrenswert bist? Ja. Das hast du vorher noch nie erlebt? Nein. Warst du vorher schon verheiratet mal? Nein. Nein. Aber Affären und ja, gab es schon immer wieder mal. Ja. Hast du Kinder? Nein, Kinder habe ich nicht. Nein. Hm. Gut, dann ist das natürlich eine tolle Erfahrung, wenn man mit 45 das dann so erlebt. Ja, 43, 45 bin ich noch nicht. Nee, damals warst du 43. Oder? Jetzt bist jetzt bin ich 43. Ja, 41, genau, warst du 41, ganz genau, ja. Mhm. Ja, aber erzähl mal weiter. So, da scheint es ja irgendwie einen Haken zu geben, oder? Ja, der Haken ist einfach, dass der Mann wohl nicht ehrlich war. Weil er wusste damals schon, als er mich kennengelernt hat, dass er heiraten wollte. Aber nicht dich? Nein, nicht mich. Mhm. Natürlich nicht. Mhm. Und er hatte eine Frau neben mir, mit der er seit 7 Jahren jetzt eine Beziehung führt. Und natürlich auch einige diverse Affären. Wir denken, dass er hat sehr viel geschattet und meine Leidensgenossin, also mit der er seit 7 Jahren eine Beziehung führte, die hat also gesagt, er hätte über 300 MSN-Kontakte. Ich meine, gut, da habe ich gesagt, das ist nicht so, würde ich nicht so wild sehen. Da habe ich sie dann noch beruhigt, weil ich weiß von mir selber, ich habe ja auch geschattet, wie viele ich da hatte. Man kriegt eine Einladung, nimmt das immer an und an und an. Moment, das heißt, du hast Kontakt aufgenommen mit ein bisschen... Ja, das war so, also das war schon seit längerer Zeit. Ich habe gemerkt, das ist was im Busch. Ich meine, ich bin ja zwar verliebt und ein bisschen doof und wie das dann so ist. Also er hatte dir aber gesagt, es so dargestellt, als wäre er solo. Ja. Und Single. Ja, er hat zu mir gesagt, er hätte eine Beziehung gehabt. Mhm. Mit ihr hat auch von dieser Frau geredet. Also er hätte die Beziehung gehabt und die wäre kaputt gegangen, weil die Frau nach Bergheim gezogen ist. Mhm. Und das wäre zu weit gewesen und dann wäre das eben halt auseinandergegangen. Mhm. Ja, und dann habe ich dann erst gedacht, nee, das ist nichts und wie man ja immer so, also mit... Nach wie vielen Monaten wurdest du skeptisch? Eigentlich sofort. Sofort? Ah ja. Ja. Als ich ihn kennengelernt habe, bei mir, dass ich war so schnell in den verliebt und das ging mir einfach zu schnell. Da habe ich schon wieder Angst gekriegt. Wie lange hat es gedauert, bis du dann gesehen hast, da stimmt wirklich was nicht? Als der nach, ich glaube, da kannten wir uns 6 oder 7 Wochen, da war der dann schon 3 Wochen weg, ohne mir was zu sagen. Ah. Na, und da habe ich schon gemerkt, ja, da stimmt was nicht und hoppla und so. Ja, und dann hat er sich aber auf einmal wieder gemeldet und meinte, ja, er hätte Praktikum gemacht in Holland und konnte sich nicht melden, sein Handy war kaputt und so ein Scheiß alle. Ich meine, ich habe ihm das nicht geglaubt, aber... Und wie bist du denn an diese Frau rangekommen? Ja, an die Frau bin ich gekommen, weil ich ihm vor kurzem mein Handy geliehen habe und es war dann wie in einem schlechten Film. Er hat mir das Handy wiedergegeben am einem Donnerstag, das war im März. Und in diesem Handy waren dann, als ich meine neue Karte da reintun wollte, sein Adressbuch noch drin. Er hatte seine Nummer nicht gelöscht. Mhm. Ja, und welche Frau macht das nicht? Ich bin die Nummern durchgegangen, weil ich ja schon wusste, da ist was im Busch. Ich denke, jetzt guckst du mal nach. So, und dann habe ich dann eine Nummer gefunden, mein Schatz. Ah, ja. Ja, ich denke, dann rufst du doch bei meinem Schatz mal an. Boah, ich war so sauer, ne? Das war dann, in diesem Jahr im März? Ja. Ja, ja, und dann habe ich dann bei meinem Schatz angerufen und mein Schatz war dann diese Frau in Bergheim. Und dann habt ihr beiden euch unterhalten? Ja, dann habe ich erstmal, boah, wie fängst du jetzt an? Ich war auch erst total sauer. Ich hatte die Frau angerufen, da lief auch der Anrufbeantworter. Und ich natürlich, boah, die mache ich jetzt fertig und so. Weil ich dachte erst, das wäre seine Ehefrau. Mhm. Also, dass der verheiratet war, ne? Mhm. Und nee, und dann habe ich dann gesagt, ja, ich hätte so und so, ich hätte eine Nummer in, mal ihre Nummer in meinem Handy gehabt und ich hätte das Handy verliehen gehabt. Und sie so, ja, weiß ich jetzt nicht. Und wer sind Sie denn? Und da habe ich dann so gesagt, ja, Christiane aus Oberhausen, sagt mir nichts. Ja, ich sag, vielleicht kennen wir ja denselben Mann. Dann habe ich den Namen genannt. Ah. Ja, sagt sie, mit ihm habe ich seit 7 Jahren eine Beziehung. Ach, du lieber Gott. Und da dachte ich, ja, ich falle hinten rüber, ne? Wohnt er alleine? Er wohnt alleine. Er wohnt alleine. Er hat seit 7 Jahren eine Beziehung mit dieser Frau und jetzt seit 2 Jahren eine Beziehung mit dir. Ja, seit anderthalb. Okay, stimmt. Und wir wollen gar nicht weiter darüber nachdenken, mit wem er vielleicht noch eine Affäre hat. Also er hat mit Sicherheit mit anderen Frauen Sex gehabt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher und sie sich mittlerweile auch. Und in diesen anderthalb Jahren hat er dich dann nach Strich und Faden belogen und sie auch. Ich habe immer gesagt, und da stimmt was nicht und da ist was und er hat das immer auf Arbeit geschoben, er hätte so viel zu tun und ich habe dann gedacht, naja gut, wenn du ihm nicht was bedeuten würdest, wäre er ja nicht hier. Ich habe das immer so, ich muss auch sagen, ich wollte auch manche Sachen nicht sehen, weil ich den halt über alles geliebt habe. So, ich gehe davon aus, dass du ihn zur Rede gestellt hast. Nö. Nee. Da ist ja ein feiges Stück, auf Deutsch gesagt. Ja, aber du musst es ihm doch gesagt haben, hier, pass auf, so und so. Nee, ich habe ihm gar nichts gesagt. Das war so, dass die Frau hat mir dann noch am Telefon gesagt, sie hätte seit ungefähr 2 Jahren mit ihm sowieso viel Krach. Und ja, ich sag, wieso denn? Naja, das funktioniert nicht mehr so, weil ich ja immer Theater mit ihm habe. Der will ja heiraten. Ich so, was will der? Ja, der will heiraten. Weißt du das gar nicht? Der fliegt morgen nach Marokko und heiratet eine 17-Jährige. Wie bitte? Ja, und da ist mir natürlich erstmal ein Wetterhöhe aus der Hand gefallen. Ich denke das auch noch. Mir hat das eigentlich schon gereicht mit der Frau 7 Jahre, ne? Ja, ich meine, gut, mit der Heirat, das ist so ein arrangiertes Ding, weil er unbedingt Kinder will und seine Familie hat ihm die besorgt und. Achso, er kommt aus Marokko. Ja, ist hier geboren in Deutschland, aber ursprünglich also mal und, irgendwann aus Marokko. Also die Eltern kamen aus Marokko. Okay, okay. Und er ist er noch in Marokko im Moment? Nein, im Moment. Aber er ist schon verheiratet. Aber er ist schon wieder, er ist verheiratet. Ja, er ist jetzt verheiratet. So, und hast du ihn nicht angesprochen auf all das? Ja, ich bin ja nicht dazu gekommen. Man kann doch telefonieren. Nee, man kann telefonieren, ja, aber man kann ja dann auch nicht drangehen oder einfach auflegen. Wie lange hast du ihn jetzt nicht gesprochen? Gesprochen habe ich ihn seit März nicht mehr. Das ist ja ein Ding. Weiß er denn, dass ihr beide jetzt richtig Bescheid wisst? Ja, er hat mich auch angerufen, aber ich bin nicht ans Telefon gegangen, weil ich muss sagen, ich wusste gar nicht, was ich dem sagen soll. Das ist ja ein Ding. Ja, und zwar war das so, wir haben erst natürlich, wir waren ja beide total sauer und waren beide total fertig und da wollten wir ihn natürlich zur Rede stellen, bevor er nach Marokko fliegt, aber wir haben dann uns geeinigt, dass wir gar nichts machen, dass wir warten, bis er aus Marokko wieder ist und ihn dann gemeinsam zur Rede stellen. Ja, und dann hat sie das aber nicht ausgehalten, weil er sie immer angerufen hat, als er da war und dann so getan hat, als ob nichts wäre. Ne, und ja, ich liebe dich ja immer noch und da hat sie dann gesagt, ja, hast du mich denn nie betrogen in unserer Beziehung? Nein, nicht einmal habe ich dich betrogen. Ne, und Christiane? Ja, Christiane kenne ich nicht. Wer ist das? Der hat also auch abgestritten, mich zu kennen. Hat dann auch noch sehr schlecht über mich geredet. Aber wenn er dich nicht kennt, dann kann er nicht schlecht über dich reden. Ja, er hat dann gesagt, wer soll das denn sein? Wie sieht die denn aus? Und da hat sie gesagt, ja, die ist 43 Jahre alt, wohnt in Oberhausen, ist ein bisschen dicker als ich. Ja, als ob ich mit sowas dort anfangen würde. Du weißt doch, ich mag keine dicken Frauen. Das hat sie dir jetzt wieder erzählt. Ja, und ihr glaube ich das auch. Und ich halte es nochmal fest, du hast seitdem du das alles jetzt weißt, keinen Kontakt mehr zu ihm. Nein. Und er hat sich bei dir auch nicht gemeldet. Ja doch, er hat mir eine E-Mail geschrieben, indem er mich bedroht und er geht zur Polizei. Und weil wir wollten natürlich auch, wie soll ich mal sagen, wir wollten natürlich, wie so Frauen sind, wir haben uns einiges einfallen lassen und einige Dinge auch gemacht. Was denn? Und unter anderem, ja, das sage ich jetzt mal lieber nicht. Und wir wollten auch unter anderem natürlich seine Frau mal besuchen. Ne, und sie mal aufklären, also was das für einer ist und so weiter. Ja, und da hat er natürlich wohl Schiss gekriegt und hat gesagt... Moment, nicht so schnell. Seine Frau, also die Frau in Marokko, oder was? Ja, die kommt ja mal irgendwann nach hier hin oder ist schon da, vermuten wir. Ne? Sie wohnt jetzt nur nicht bei ihm, denke ich, aber sie wird vielleicht schon da sein. Also wir gehen davon aus. Und jetzt bedroht er dich? Warum? Nein, er hat dann einmal eine E-Mail geschrieben, hat mir also gesagt, er geht zur Polizei und er weiß ja eine Menge über mich, wenn wir das wirklich machen und seine Frau aufsuchen und ihn besuchen kommen und er will eine einstweilige Verfügung und ach du Liebe, das habe ich gar nicht ernst genommen, so ein Scheiß. Und dann hat er per SMS hat er mit mir Schluss gemacht und ganz unmöglich. Christiane, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich werde damit nicht fertig. Auf der einen Seite sage ich mir, vergiss das Arschloch auf Deutsch gesagt, ne? Möchte und auf der anderen Seite will ich einige Fragen beantwortet haben von ihm. Weil mir einige Fragen wirklich sehr auf der Seele brennen. Welche Frage zum Beispiel? Ja, was ich für ihn war. Wahrscheinlich warst du einfach eine nette Affäre für ihn. Mehr nicht. Aber ich meine, gut, 1,5 Jahre lang, ne? Ja, gut, aber vielleicht auch nur eine von vielen. Tja, ich weiß nicht. Man will das immer selber hören, das kann ich gut verstehen. Aber du sprichst jetzt so schlecht von dem Typ und der scheint so einen schlechten Charakter zu haben. Hat er auch. Ja, dass ich glaube, Christian, ich glaube wirklich, dass das Allerklügste wäre, deine Emotionen sprechen im Moment noch dagegen, aber das Allerklügste wäre, sich jetzt komplett zurückzuziehen, nichts zu machen. Wenn du da irgendwelche Aktionen startest, dann gibt es wieder Gegenreaktionen und dann bist du immer wieder verwickelt in die ganze Sache. Naja. Du bist belogen und betrogen worden. Du bist schwer verletzt worden. Das ist ein Arsch, dieser Mann. Ja, und zumal er weiß das und er hat mir immer wieder Hoffnung gemacht. Ich habe immer gesagt, sag genau. mir, ich weiß, da ist was. Genau. Nein, du, da ist nichts. So, alles, was du jetzt noch tust, resultiert nur aus deiner Verletztheit und ja. aus deinem Zorn. Das heißt, du kannst es sowieso nicht mehr gut machen. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Das Klügste ist, sich jetzt versuchen, von der Sache zu verabschieden und Abstand zu gewinnen. Und du gewinnst keinen Abstand von der Sache, wenn du dich immer wieder reinbeißt in die Sache. Ja, aber mich hat das auch so genervt. Wir haben ja noch, als er in Marokko war, geschrieben. Hm? Also E-Mails und dazu getan, als ob nichts wäre, ne? Hm. Und dann hat er meine Freundin noch angegraben bei MSN vom Internetcafé aus in Marokko. Und ja. da war ich auch erstockesauer. Aber ja. dann habe ich ja geschaltet und habe gedacht, das macht er nur, weil er denkt, sie sagt mir das wieder. Mhm. Und ich bin dann sauer und mach Schluss mit ihm. Dann braucht er das nicht machen. Mach Schluss, so blöd ist der. Mach Schluss mit ihm und schweige. Ja, das ist leicht gesagt. Das ich weiß, ihr Männer könnt das besser. Ach ja, das glaube ich, ja. Nicht unbedingt. Nee. Es gibt so viele Männer, die auch so rachsüchtig sind. Ja, also aber musste echt mit mir kämpfen, dass ich da nicht vorbei von dem Messer an den Hals raus. Ja, Christiane. Ich habe so eine Wut, ne? Die kann man auch gut verstehen. Und ihr beiden Mädels könnt euch ja auch gegenseitig da ausheulen und die Seele freisprechen. Aber geh auf richtige, große Distanz zu diesem Typ. Es tut dir am besten, ich sag's ja, dir. Ja, ich habe ja auch nicht geantwortet. Wie gesagt, ich bin ja nicht ans Telefon gegangen, als der mich angerufen hat und so. Aber weißt du, dieser Mann, dein Leben darf sich bald überhaupt gar nicht mehr um diesen Mann drehen. Ich weiß, das macht mich auch total wütend, genau, dass das so ist, weil eigentlich will ich das ja auch gar nicht, aber ich kann nicht anders. Zäh sein. Sei streng zu dir, liebe Christiane. Alles Gute, viel Erfolg wünsche ich dir. Ja, danke. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, 1:37 Uhr haben wir und wir haben heute Nacht eine Themennacht, falls ihr gerade zufällig eingeschaltet haben solltet. Das Thema heißt, darum dreht sich mein Leben. Ich möchte gerne mit euch sprechen, was für euch das Wichtigste ist in eurem Leben und von dem ihr sagt, ja, darum dreht sich alles. Das kann etwas Schönes sein und das kann etwas Schreckliches sein. Das kann ein Mensch sein, das kann ein Tier sein, das kann ein Gegenstand sein. Was auch immer, wenn ihr mir gerne davon erzählen wollt, 0800 220 50 50. Hier ist Werner, der ist 74. Guten Morgen, Werner. Hallo, Jürgen. Ja. Guten Morgen. Hallo, Werner. Was ist es bei dir? Ja, bei mir ist es meine Frau. Um die dreht sich alles. Ich mache morgens die Augen auf, Elvira, und ich mache abends die Augen zu, Elvira, und ich werde damit nicht klar. Sie hat mich sie hat sich 2009 von mir getrennt. Warum, so. Weshalb, weiß ich nicht. Nach wie langer Zeit? Bitte? Nach wie langer Zeit? 45 Jahren. 45 Jahre? 47 Jahre. Wahnsinn. 47 Jahre, ja, das ist das, womit ich nicht fertig werde. Was? Sie ist 2009, hat sie dich verlassen? Ja. Mit welcher Begründung? Keine Begründung. Das heißt, wir hatten getrennte Schlafzimmer aus dem einfachen Grunde, weil ich ein super Schnarcher bin. Und ich höre das morgens poltern und mache die Tür auf, ja, und da werden schon Sachen rausgeräumt. Und ich sag, wie, was und wo? Ja, ich zieh aus. Ja, wieso? Ja, ich zieh aus. Ohne Vorwarnung? Ohne jede Vorwarnung. Unglaublich, das hören wir jetzt so oft in letzter Zeit, diese Geschichten. Ja. Naja. Wohin ist er denn gegangen dann? Auch an sich nur ein paar Straßen weiter. In eine neue eigene Wohnung? Ja. Die hatte sie schon angemietet, ohne dass du etwas davon wusstest? Ohne dass ich was davon wusste. Das war 2009. Wie oft hast du sie seitdem gesehen? Das ging bis Ende vorigen Jahres. Dann ging sie, ich blieb noch in der Wohnung und sie ging dann immer, da ist so ein Grünweg, da ging sie immer mit dem Hund spazieren, dass ich sie hin und wieder mal gesehen habe. Und seit Anfang Dezember vorigen Jahres, ich bin dann da weggezogen. Ich habe gedacht, wenn ich eine räumliche Trennung habe, dass es mir dann besser geht und dass ich besser damit klarkomme. Wenn ihr euch, ich unterbreche eben, wenn ihr euch da gesehen habt bei dem Spazierengehen, wurde dann auch miteinander gesprochen? Nein, ich saß in der Wohnung und ich sah sie nur draußen freigehen. So, jetzt bist du weggezogen und was ist seitdem? Ich bin weggezogen, ja, und seitdem das Einzige, das hin und wieder, dass wir mal telefonieren und mehr aber auch nicht. Aber ich bin mit der ganzen Geschichte so weit überfordert, Vor kurzem habe ich einen Suizidversuch unternommen, bin aber... Was hast du gemacht? Ich habe einen Grill angeschmissen. In der Wohnung? Ja. Ja, eine Wohnung im Badezimmer, ja. Und? Bin aber gefunden worden durch einen dummen Zufall. Naja, das hat nicht geklappt. Das heißt, ich habe diesen Suizid auch unternommen. Ich habe mich zugedröhnt. Ist sie das wert, dass du das tust? Alkohol und neuch bis zum geht nicht mehr. Und irgendwann wurde es mir klar, dass das ein scheiß Leben ist, dass das nicht so weitergeht und daraufhin diesen Suizidversuch. Ja, ich wiederhole meine Frage. Ja. Ist sie das wert, dass du dein Leben wegschmeißt? Ja, ich weiß nicht, damit fertig zu werden. Weil sie hat dir ja etwas sehr Schlimmes angetan. Sie hat dich verlassen, ohne das vorher anzukündigen. Und sie hat es bis heute nicht begründet. Nein, bis heute nicht. Du weißt überhaupt hast keinen blassen Schimmer, warum sie weg ist? Nein, ich weiß es nicht. Wie war denn nach deiner Auffassung die Ehe? Gut. Denn, Jürgen, sieh mal, wenn so eine Geschichte 47 Jahre gegangen ist, dann kann es so schlecht gar nicht gewesen sein. Kann man nicht so sagen. Es gibt Leute, die auch in schlechten Beziehungen sehr lange zusammenbleiben. Aber die lange Zeit, weißt du, ich bin in meinem Leben sehr viel rumgekommen. Ich habe manches gesehen, manches gehört und denke, dass ich so ein ganz klein bisschen Erfahrung habe. Sagen wir so, auf jeden Fall hat sie sich offensichtlich schon seit längerer Zeit nicht mehr in der Beziehung und in der Ehe wohlgefühlt. Das muss man so anerkennen und so sehen. Okay, sonst hätte sie den Schritt nicht unternommen. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich jetzt hinstellen und sagen, also an mir hat es überhaupt nicht gelegen. Mhm. Wenn machen beide Fehler. Sie wird ihre Gründe gehabt haben und sie war unzufrieden. Das müssen wir hinnehmen. Das musst du akzeptieren. Akzeptiere ich ja auch. Ja. Habt ihr Kinder eigentlich? Aber nicht darum. Ich stelle mich auch heute hin und sage, jawohl, eine Beziehung muss auch gepflegt werden. Vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht, dass ich es nicht genug gepflegt habe. Ja, gebe ich offen zu. Du weißt nicht, ob sie einen neuen Mann hat? Nein, das weiß ich nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das glaube ich nicht. Ja, habt ihr Kinder? Nein, haben wir nicht. Gibt es Verwandte, die mit euch beiden noch Kontakt haben im Moment? Nein. Freunde auch nicht? Ich habe überhaupt keine Verwandten mehr. Ja gut, noch ein paar Cousins oder Cousinen, aber sonst auch gar nichts mehr. Ja. Und sie hat noch einen Bruder, aber der hat sie überhaupt keinen Kontakt. Weißt du denn, hast du eine Ahnung, wie es ihr geht im Moment? Ich denke nicht besonders gut, denke ich. Denkst du, vielleicht geht es ihr auch gut. Vielleicht ist sie froh, dass sie raus ist aus der Ehe und genießt ihre Freiheit. Ich sage das nicht, um dir weh zu tun, nur ich sage dir einfach, wie es vielleicht sein könnte, weil das hilft einem manchmal, so die Realitäten einfach zu sehen. Also, Werner, wenn man 47 Jahre verheiratet war oder mit jemandem zusammen war, das ist eine unermesslich lange Zeit. Insofern erahne ich deinen Schmerz, wenn das alles wegbricht. Aber, wie gesagt, es resultiert aus einem Unbehagen. Deine Frau hatte in dieser Beziehung ein Unbehagen, ein so großes, dass sie diesen drastischen Schritt unternommen hat. Es wäre mehr als fair gewesen, als nötig gewesen, dass sie dir erklärt hätte, warum sie geht. Dass sie gegangen hat, wird seine Gründe haben. Sie wird ihre Gründe haben. Ich finde, das ist das Schwere für dich, dass du das anerkennen musst. Du kannst es wahrscheinlich nicht mehr zurückdrehen. Nein, das weiß ich. Ich kann es nicht zurückdrehen. Bin ich mir ziemlich darüber im Klaren. Aber ich werde nicht damit fertig, verstehst du? Wirst du mit dem Alleinsein nicht fertig oder wirst du damit nicht fertig, weil du diese Frau noch geliebt hast? Immer noch. Ja. Mhm. Ich habe sie geliebt. Übrigens, wir kennen uns seit 56, sind seit 59 zusammen, sind seit 62 verheiratet. Mhm. Das heißt was, nicht? Mhm. Das sind Ewigkeiten. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst dir endlos die Wunden lecken. Ja. und kannst immer und immer wieder zurück, grüblerisch zurückgucken und sagen, warum, ich werde damit nicht fertig. Ja. Oder du kannst versuchen, ich weiß, es ist leicht gesagt und ich weiß, in dem Alter ist das schwer. Aber dennoch kannst du auch sagen, okay, da muss ich mich mit den Gegebenheiten abfinden und versuche, das Beste aus meinem Leben jetzt zu machen. Diesen Standpunkt musst du hinkriegen. Sonst gehst du in diesem Schmerz unter. Ja, dann werde ich wohl untergehen. Nein. Dann werde ich wohl untergehen. Das ist ein schwacher Ausdruck jetzt von dir. Ja. Naja. Was machst du denn so? Wie teilst du dir so deinen Tag ein? Was machst du? Ich mache im Grunde genommen gar nichts. Ich gehe noch nicht mal mehr raus spazieren, also gerade in den letzten Tagen nicht mehr. Also? Ich habe gewöhnt, das Notwendigste, ich fahre eben mal einkaufen, besorge das Notwendigste und sonst nichts. Also, ich sag's mal ganz dramatisch und drastisch, du lässt dich hängen. Ich lass mich hängen. Du lässt dich hängen. So, und das ist genau der große Fehler. In dem Moment, wo du wieder aktiv in dein Leben eingreifst und sagst, ich unternehme jetzt was, ich versuche vielleicht auch mit anderen Leuten was zu machen oder versuche in Kontakt zu kommen mit anderen Leuten. Ich gehe nach vorne, ich bin initiativ. Ich garantiere dir, Werner, dass es dir besser geht. So sitzt du mit Selbstmitleid in der Wohnung und sagst, dann gehe ich runter. Selbstmitleid, ja. Ich sag's jetzt mal bewusst böse, um dich ein bisschen aufzurütteln. Da bin ich gar nicht so empfindlich. Nee, es tut mir auch total leid, darum geht's ja auch gar nicht. Aber ich möchte, dass es dir wieder besser geht. Weißt du, ich möchte, dass es dir wieder besser geht, darum geht's mir. Du hast doch keinen Freundeskreis. Nein, ich habe keinen Freundeskreis. Es gibt niemanden, mit dem du dich mal so treffen könntest oder mal dich aussprechen könntest. Nein, habe ich nicht. Das ist alles, das dadurch auch, dass ich von dort weggegangen bin, das ist jetzt eine räumliche Trennung von circa 120, 130 Kilometer. Mhm. Und dadurch habe ich, ja, Freundeskreis, Freunde, nee, Freunde habe ich nie gehabt, aber gute Bekannte oder so. Aber das ist ja alles weggebrochen. Da hast du dich jetzt ganz schön in eine schwierige Situation manövriert. Das Wichtigste wären Kontakte und dass du eine gewisse Freizeitgestaltung auch finden könntest mit anderen Leuten. Okay. Du musst etwas finden. Ich weiß nicht, was deine Interessen sind. Du musst rausgehen dahin, wo Menschen sind. Auch vielleicht in deinem Alter oder egal, die zumindest deine Interessen haben. Ja. So drehst du dich ja ständig im Kreis, wenn du zu Hause sitzt. Ja. Werner, ich finde, dass man sein Leben nicht so leichtfertig wegschmeißen darf. Dass jeder Tag, den man leben darf, etwas sehr, sehr Großes und Gutes. Und wenn man ein großes Unglück erfahren hat, das hast du erfahren, ist das noch lange kein Grund aufzugeben. So viele Menschen erfahren große Unglücke und schauen nach vorne und schaffen es. Und das musst du auch schaffen. Ja, nun, nee, bringt nichts. Nee, ich wollte sagen, ich habe ein paar Mal großes Glück in meinem Leben gehabt. Ich bin also dem Totengräber ein paar Mal wirklich von der Schippe gesprungen. Das ist jetzt kein irgendwie. Aber naja, weißt du, deswegen kommt es im Grunde genommen gar nicht mehr darauf an. Weil so, jetzt rufen wir dich nochmal an, Werner. Ich gib's noch nicht auf. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Das heißt, der Henning ruft dich nochmal an und wir überlegen mal in aller Ruhe im Hintergrund noch ein paar Strategien. Einverstanden? Alles klar. Sehr gerne. Wir melden uns gleich. Alles Gute wünsche ich dir. Jürgen, ich wünsche dir noch was. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hier ist Heiko. Heiko ist 29. Hallo Heiko. Hi Jürgen. Heiko. Alles klar? Grüß dich. Eine freudige Begrüßung. Ja, natürlich, immer doch. Und was dreht sich denn bei dir im Leben hauptsächlich? Ja, also ich bin Mentalist, Gedankenleser, Mentalmagier, wie man das schon auch in der Geller-Show zum Beispiel gesehen hat. Und wie, du warst in der Uri Geller-Show zu Gast? Nein, da war ich nicht, aber man konnte es dort ja sehen, ja? Ja. Wie sowas funktioniert, damit man sich das vorstellen kann. Also man kann sich das ungefähr so vorstellen, ich drehe ja auch damit auf zum Beispiel. Ich hole jemanden auf die Bühne und sage, und ich habe auch wirklich vorher nichts abgesprochen, das denken die Leute nämlich meistens, das ist nicht der Fall. Mhm. Die Person soll zum Beispiel an einen Namen denken oder an ein wichtiges Ereignis in ihrem Leben, das sehr positiv war. Und dann kann ich also wirklich die Jahreszahl nennen und was für ein Ereignis das ganz genau war. Nein, das kannst du. Ohne da gibt es Techniken. Da gibt es Techniken, ja. Eine Technik, das ist also keine Magie oder so, es ist eine... Es sind Techniken, es ist ein Trick. Ja, Trick kann man nicht sagen, es sind ja keine Zauberer. Es gibt psychologische Techniken. Mhm. Man kann da auch keine Bücher von kaufen, das sind Manuskripte. Mhm. Die werden dann meistens auch weitergegeben, kannst du dir vorstellen. Da sitzt also ein Mentalmagier in Amerika, der hat da also was weiterentwickelt und der schreibt es dann auf und dazu die Technik, die er dafür verwendet. Mhm. Und dann kann man das Manuskript dann zum Beispiel bei ihm dann kaufen, der kostet dann vielleicht, also sagen wir mal 30, 40, 50 Seiten geballtes Wissen, ja, bis in die Hunderte geht das, ne? Aber man muss wissen, die Quelle wissen, wo man sich hinwenden muss, ja. Was würdest du sagen, um was dreht sich's bei dir in deinem Leben am meisten? Ja, der normale Alltag ist mittlerweile diese ganzen psychologischen Tricks kann man natürlich anwenden, um es sich besser gehen zu lassen oder um sich besser zu verkaufen, um anderen Menschen Gutes zu tun. Ja. Du kannst so viele Dinge erreichen, zum Beispiel, was mir viel Freude macht. Ich gehe zum Beispiel in die Stadt oder ich hab's oder bei einem Auftritt zu wildfremden Menschen dann hinzugehen und sagen, pass mal auf, ich zeige jetzt was absolut atemberaubendes, und das sind ja auch Dinge, ja, die denken dann an den Namen oder an ein Ereignis oder an ihre erste große Liebe. Ja. Und ich sage, schließ deine Augen, jetzt, denk an den Namen, mach deine Augen wieder auf, schau mich an. Sieh mich bitte an und denk bitte jetzt nur an diesen Namen und wiederhole den Namen bitte immer und immer wieder in deinem Kopf. Und dann sage ich, Michelle. Und dann das Gesicht, das ist unbezahlbar. Also wenn ich jemandem 100.000 Euro geben würde, Heiko, das ist auch das Outfit, jetzt, ja? Forderst du mich volle Kanne raus. Ich habe kein Fernseher, ich sag's dir gleich, ich bin hier auf der Arbeit. Ach, das gibt's doch gar nicht. Das gibt, ich, aber du kannst es dir auf YouTube anschauen, Heiko Rieger eingeben. Ja, ich hätte es jetzt so gerne mit dir hier praktiziert. Hast du keinen Fernseher bei dir in der Gegend? Nein, ich bin auf der Arbeit, leider nicht. Was arbeitest du? Ich bin beim Sicherheitsdienst. Ach so, du kannst von der Mentalisterei noch nicht leben. Möchte ich auch gar nicht. Nur das sind so Spaßauftritte, die ich dann mache, um anderen wirklich dann was Neues aber zu zeigen. Frage, wenn du mich jetzt im Fernsehen sehen könntest, ich gucke in die Kamera und ich würde jetzt, wie du es gerade gesagt hast, ich würde jetzt an eine bestimmte Person denken, die ich lustig finde zum Beispiel. Nein, würde so nicht funktionieren. Ich muss da sein, um dich natürlich manipulieren zu können. Wie, was? Weil ich müsste da sein, vor Ort sein, um dich manipulieren zu können. Zum Beispiel, es gibt da eine Routine, die finde ich absolut klasse, funktioniert meistens immer ganz schnell. Ich lege mein Handy auf den Tisch, damit auch jeder sehen kann, es ist aus. Mhm. Und dann sage ich zu der Person, zieh mich bitte an und denke jetzt bitte an eine vierstellige Zahl ab jetzt. Und alleine schon dadurch, dass die Person mich angesehen hat und ich meine Gestik, Mimik, vielleicht auch Körperhaltung so eingestellt habe, kann ich dann auf den Punkt genau, auf die Zahl genau, die Person beeinflussen. Ja, aber du kannst dann, du weißt dann, welche vierstellige Zahl die Person denkt in dem Moment. Richtig, und jetzt pass auf, jetzt kommt der Clou. Die Person soll die Zahl nur aufschreiben und nicht sprechen, sodass also wirklich ausgeschlossen ist, dass niemand irgendwas hören kann. Ja. Und dann rufe ich einen Bekannten an, stelle sofort auf Lautsprecher und sage, ich habe dir doch gesagt, an welche Zahl ich heute die Person denken lassen werde. Und er sagt, ja, also war die 4386 und steht auch auf der Zettel drauf. Ja, aber wirklich, der Verrat, ja, unter uns, es hören ja wenig Leute nur zu, unter, ja, uns, beiden, unter uns beiden Bildschwestern. Was ist das für ein Trick? Wie machst du das? Ja, das sind psychologische Tricks. Das sind einfach reine Psychologie. Es gibt aber, also der Zauberer täuscht das Auge und wir täuschen das Gehirn. Gut, aber ich denke jetzt gerade, ich bin dein Gegenüber. Du machst dein Handy aus, legst es hin und sagst zu mir, bitte denken Sie jetzt eine vierstellige Zahl. Ne? So ist es. Ja, ja. So. Und? Aber du musst mich dabei anziehen, in die Augen sehen. Ja. Und du registrierst natürlich unterbewusst auch meine Bewegungen, die ich dabei mache. Ne? Ah. Zum Beispiel, das kannst du ungefähr so sehen, ich lege vier Gegenstände vor dich und sag, Jürgen, entscheide ich für einen Gegenstand und sag mal 99% der Fälle, wenn ich dann ganz nebenbei sag, auf den Gegenstand deute und sag, Jürgen, such dir bitte einen Gegenstand aus. Diese Bewegung registrierst du zum Beispiel gar nicht und wirst diesen Gegenstand nehmen. Okay, bleiben wir bei den Zahlen. Was kannst du mir signalisieren, dass ich zum Beispiel 2 denken soll? Ja, da wären wir wieder bei der Technik, die nicht verraten wird, ne? Das sind ja wirklich hochgeheime Dinge. Auch aus dem Grund, ich habe das dann auch später erst dann registriert, weil wir auch viel Unsinn, Unfug damit anstellen kann. Das fängt schon bei der Scharlatanerie an. Ja. Du kannst jemanden damit suggerieren, dass du wirklich ganz tolle Sachen kannst und kannst dann sagen, pass auf, für 100 Euro schaue ich dir auch in die Zukunft. Solche Leute gibt's. Na, du wärst auch ein hervorragender Finanzberater. Mache ich alles. Ich meine jetzt hervorragend ironisch gemeint, natürlich, ne? So ironisch, ja. Ja, ja. Ich meine okay, alles klar. Ja. Ich bin ja immer fasziniert von solchen Sachen und deswegen ist es so schade, dass wir nicht uns gegenüberstehen. Ich schwöre, dass du das mit mir nicht schaffen würdest. Doch, das hör, und genau diesen Satz höre ich immer und immer wieder und umso beeindruckender ist dann deren Gesicht später danach. Mann. Es funktioniert mit jedem, ja. Schade. Ja. Ich habe aber mal in einer Fernsehshow auf der Couch gesessen mit einem Hypnotiseur. Das sind übrigens auch Techniken, die wir benutzen. Ja, ne? und der hat es nicht geschafft. Ich habe gesagt, Sie können machen, was Sie wollen, Sie hypnotisieren mich nicht. Und er hat es nicht geschafft. Hypnose ist auch wieder ein ganz anderes Fachgebiet, aber es sind ja auch Techniken, die damit reinschließen. Ne? Also das läuft unbewusst ab. Ne? Jemanden in Hypnose zu versetzen und jemanden dann wirklich anders. Ist komplizierter, es stimmt schon, da hast du recht. Ja. Also, diese Sachen, das ist dein Lebensinhalt und darum dreht sich alles bei dir. Ja, den ganzen Alltag, ja. Dann danke ich für den Anruf und hoffe, dass wir uns irgendwann mal begegnen und dann machen wir aber wirklich die Prüfung. Können wir arrangieren. Ich wünsche dir alles Gute. Alles Gute, Heiko. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 Jürgen. Mein Namensvetter, 47. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen hier. Guten Jürgen. Jürgen fährt Auto. Stimmt das? Nee, ja, ein bisschen größeres. Ich hoffe, mit Freisprechanlage. Alles ist gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja. So, Jürgen, um was dreht sich's bei dir? Das Leben. Das Leben ist eigentlich wieder gut, weil vor 6,5 Jahren fast ist meine Frau gestorben, nach 17 Jahren zusammen. Ich habe 4 Kinder mit ihr gehabt. An was ist deine Frau damals gestorben? Naja, die hat einen Bauchaneurysma bekommen. Herzinfarkt und die Bauch hat ja jetzt dann geplatzt. Das heißt, also definitiv ist auch in meinen Armen gestorben. Ja. Deine Frau ist auch jung verstorben? 39 Jahre. Mit 4 Kindern? Mit 4 Kindern, ja. Also mein Großer ist 25, Tochter 23, 16 und 14. Die damals ja noch jünger waren, vor 6,5 Jahren alle? 6,5 Jahre zurück dann halt nur und dann Aber wie alt die waren. Wenn so eine Katastrophe passiert, hat man dann nicht das Gefühl, es geht alles gar nicht mehr weiter? Auf Deutsch gesagt, mir ist der Arsch weggerissen worden. Entschuldigung. Ja. Also ich habe damals auch 147 Kilo gewogen. Echte. Ja, und habe in einem Jahr abgenommen. Wie viel abgenommen? 80 Kilo. 80 Kilo in einem Jahr abgenommen. Ja. Andererseits kann ich mir vorstellen, wenn man 4 Kinder hat, dass man trotz aller Trauer dann so in die Verantwortung gezwungen ist, dass man vielleicht gar keine Zeit hat, über das Unglück nachzudenken. Das hast du, wenn die Kinder im Bett sind. Da hast du viel Zeit für. Genau, dann kommt es, ja. Dann die Nacht, ne? Die Nacht, also wenn es ruhig wird, die Kinder liegen im Bett und dann geht der Kopf an. Jetzt immer an. Ja, und ja, hätte ich die nicht gehabt, dann wäre ich auch nicht mehr da. Also meine Kinder sind mein Leben. Also das ist definitiv. Ah ja, also, das ist die Antwort auf meine Frage. Um was dreht sich bei dir das Leben? Um deine 4 Kinder? Ja, absolut. Das ist also das Höchste, was es gibt für mich. Ich bin absolut der stolzeste Vater der Erde. Und ja, vor 3 Monaten hat es mal Klingeling gemacht im Kopf. Habe ich eine Frau kennengelernt. Ja. Ja, das einzige Problem ist, sie könnte mein Kind sein, ne? 24. Wie alt ist sie? 24. Oh ja, das ist natürlich heftig. Das ist heftig. Nö. Ja gut, sagen einige, die anderen sagen, Ufa, was ist das denn? Ja, wenn es funktioniert und wenn es passt, ist es okay. Absolut, passt völlig. Die Kinder kommen mit dir klar. Ist die erste Liebe seit deiner verstorbenen Frau? Ja. Ja, das ist natürlich eine lange Zeit. Ich lasse halt eben zu, ja, was ich absolut nicht mehr gemacht habe. Und was sagen deine Kinder, die ja nur auch im ähnlichen Alter sind, zumindest einige, was sagen die zu der neuen Freundin des Papas? Die sagen definitiv, Mann, also mein Großer, der sagt, Mensch, Papa, oder überhaupt alle, sagen, du bist wieder da. Ah. Ja, also ich habe mich, sage ich mal, wirklich verkrochen gehabt. Ja. Ja, ich habe also nichts mehr zugelassen an irgendwelchen Feiern teilgenommen oder irgendwelchen anderen Sachen. Also und, kann man sagen, zurück im Leben. Ja, welcome back, ja. Genau. Ja, und das Ding ist, meine Kinder sagen, mach. Also wir werden auch wahrscheinlich dahin ziehen, sie wohnen in Flensburg, sie haben ein Haus. Ja. Und wir werden also definitiv einen Adler machen und also was die Frau mit. Sehr gut. Die nimmt mich als Paket. Also Jürgen, das ist die Sendung gleich rum, aber schön, dass wir beide uns haben sprechen können. Alles klar. Ich gratuliere dir zu deiner neuen Freundin und gut, dass alles so gut gelaufen ist nach dieser großen Katastrophe damals. Viel Glück wünsche ich dir. Allen will ich nur sagen, halte den Kopf hoch, wenn euch sowas passiert. Jürgen, alles Gute. Alles gute klar, Fahrt. Tschüss. Ciao. Und mach weiter. Danke schön. Lieben, das war's für heute. Morgen sind wir wieder da, Freie Themennacht. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis dahin. Ciao.